24. Kapitel: Durch die Weltrevolution zur freimaurerischen Weltrepublik. An einem vollen Dutzend Staaten wurde bisher die revolutionäre Tätigkeit der Freimaurerei nachgewiesen. Der Geist ist im Grunde genommen stets der gleiche, das Endziel überall die Republik. Aber auch in jenen Staaten, die bisher nicht besonders besprochen wurden, ist die Freimaurerei von dem gleichen Streben beseelt, so zum Beispiel in Belgien. Es wurde bereits betont, dass gerade in Belgien die politische Betätigung der Freimaurer zuerst offen und für alle sichtbar in Erscheinung getreten ist. Vom durchlauchtigsten Nationalgroßmeister Bruder Hasse wurde im Jahr 1907 ausdrücklich zugegeben, dass die belgischen Logen sich zu wahren Schulen der Politik entwickelt haben. Der Geist, der in den Logen herrscht, ist streng republikanisch. Demgemäß wird bei Festlogen auch nicht auf den König toastiert, sondern auf das souveräne Volk. Keinem Kenner der Verhältnisse kann es ferner besonders überraschen, dass als Vortragsgegenstand in belgischen Freimaurerkreisen auch die Belgische Republik erscheint. Wie sehr die dortigen Maurer an den revolutionären Geschehnissen des Auslands Anteil nehmen und wie eng verflochten ihre Beziehung zu den Großorienten anderer Länder sind, geht aus einer vielbemerkten Rede Bruder Fourmonts hervor, der im Jahre 1911 Großredner der belgischen Loge war. Erinnern Sie sich der tiefen Empfindung des Stolzes, die wir alle hatten, als wir kürzlich die Nachricht von der Revolution in Portugal erhielten. In wenigen Stunden war der Thron gestürzt, das Volk triumphierte, die Republik war erklärt. Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel für das unwissende Publikum. Jawohl, so ein Blitz aus heiterem Himmel überraschte auch uns hier in Österreich und in Deutschland. Und die Unwissenheit der regierenden Kreise war eine so allgemeine, dass zum Beispiel der gewesene österreichische Justizminister, Dr. R. von Schauer, noch im Mai 1918 von dem Wesen und den Endzielen der Freimaurerei keine blasse Ahnung hatte und ihre Logen allen Ernstes für vollständig harmlose humanitäre Vereine hielt. Dem Harmlosen erscheint eben alles harmlos. Aber an dieser Harmlosigkeit unserer harmlosen Regierung ist eben Österreich zugrunde gegangen. Und Deutschland ebenso. Wenn Unwissenheit unter Umständen ein Verbrechen ist, dann... Doch hier schweigt des Sängers Höflichkeit. Die Deutschen im Reiche hatten eben ihr B-System, wir unser S-System. An sich tüchtige, einwandfreie Männer, aber von einer beispiellosen Schwachsichtigkeit und den außergewöhnlichen Verhältnissen in keiner Weise gewachsen. Sollen wir, um auch die Harmlosen zu überzeugen, noch ein weiteres Beispiel herausgreifen? Vielleicht einmal der Abwechslung halber eines aus der neuen Welt. Brasilien. Wem hat denn der letzte Kaiser von Brasilien, Pedro II., seinen Sturz zu verdanken? Dem Marschall Deodora da Fonseca. Dieser war Freimaurer und die ganze revolutionäre Bewegung von Freimaurerlogen angezettelt. Das stand nicht etwa in einem klerikalen Winkelblättchen, sondern in dem in dieser Hinsicht wenigstens gewiss verlässlichen freimaurerischen Berliner Tageblatt vom 10. Oktober 1910, Nummer 514. Ist es noch nötig, auf Griechenland hinzuweisen und jener Rolle zu gedenken, die ein gewisser Venizelos spielte? Dann sei unseren Harmlosen mitgeteilt, dass jener Mann, der den Sturz des Königs Konstantin durchgesetzt hat, ebenfalls Freimaurer ist und im Auftrag des Grand Orient de France gehandelt hat. Wer ist dies? Der französische Deputierte Bruder Jonard, der 1917 als Oberkommissär von Frankreich und England den Rücktritt des Griechenkönigs erzwang und, ohne die Bevölkerung zu fragen, den Verräter Bruder Venizelos eingesetzt hat. Er drohte damals, die Stadt Athen in einen Trümmerhaufen zu verwandeln, wenn König Konstantin nicht sofort freiwillig abdanke. Bruder Venizelos, von dem später noch die Rede sein wird, ist, ebenso wie seine Genossen, Freimaurer. Genug an dem. Planvoll, zäh, ausdauernd und mit unnachahmlichem Fleiße wurden diese Revolutionen vorbereitet. Auf der ganzen Welt sollten die Throne gestürzt und die Monarchen vertrieben werden. Nicht von gestern stammen diese finsteren Pläne. Sie wuchsen vielmehr mit der Freimaurerei heran und reiften erst allmählich aus. Sie lassen sich bis in das Jahr 1740 zurückverfolgen, wenn wir bloß die Geistesmaurerei heranziehen. Wollten wir auch die Werkmaurerei ins Auge fassen, dann könnten Stellen zitiert werden, die sich auf Oliver Cromwell 1648 und auf die glorreiche Revolution vom Jahre 1688-89 in England beziehen. Aber lassen wir diese Ereignisse vollkommen beiseite, um nicht von der richtigen Fährte abgelenkt zu werden. Im Jahre 1740 hielt der damalige Großmeister Herzog von Autin auf einem Feste der Großloge von Frankreich eine Rede, in der er betont, dass die Freimaurerei zunächst deshalb gegründet worden sei, um allenthalben auf der ganzen Welt die republikanische Staatsform einzuführen. Bruder Wilhelm Ohr, der die Stelle wörtlich zitiert, gibt diesen revolutionären Geist der französischen Freimaurerei ohne Einschränkung zu. Er räumt ohne weiteres ein, dass hier bereits der Geist von 1789 zu spüren ist, ja er lässt es gelten, dass derselbe Geist und dieselben Ideen damals auch die gebildeten Kreise Deutschlands beherrschten, die sie aus Frankreich unbesehen herübergenommen hatten. Auch die beiden französischen Schriften La Franche-Macon 1744 und Le Franc-Macons Ecrasis 1746, von denen es zweifelhaft ist, ob sie als Verräterschriften oder als scheinbar gegen die Freimaurerei, in Wahrheit aber als freimaurerische Aufklärungsschriften anzusehen sind, bringen bereits den Gedanken der Weltrepublik und die Hauptzüge des Revolutionsprogramms von 1789 samt den Schlagworten Freiheit und Brüderlichkeit zum Ausdruck. Später, nach dem Sturz des Königtums, kam noch die Gleichheit hinzu.